Zimmertüre, super, denn wenn ich mal Feierabend hab, kann ich sie zumachen. Mir in Ruhe die verdreckten Klamotten vom Leib reißen, die Schnittwunden und Brandblasen zählen und einseifen. Und wenn dann alles so gut wie meine Nase liefe, wär die Tür nicht hassgeliebt, die holzgewordene Aphrodite. Doch die Kehrseite hat und ist ne Klinke, die Nachbar unter Druck setzt, was ich dann mit empfinden muss. Kann ich kurz mit dir? Nein, die letzte Chance, ja nur jetzt und hier, doch weil aber sonst. Da lass ich mir was einfallen für die freie Zeit. Es könnte ja was passieren und ich wär nicht bereit. Ich kann jetzt kein, denn weiß noch nicht mal ob, aber vielleicht wenn und wird lieber doch. Es könnte ja was Spannendes passieren, dass ich dafür bereit sein will, wollen andere nicht kapieren. Ich finde diese Termine sehr toll, denn wenn ich mir einen ausleihen will, man mich nicht mehr verfolgen. Ich könnte relax die Texte auf Partybeats ausklügeln, doch hab dann heftig Action mit Alibi-Ausflügen. Mir halb Albino könnte es nicht schaden, mal nach draußen zu schauen, wenn draußen nicht tausend, die auf meine Ausreden bauen. So kommen selbst im letzten Eck der Internetcafés stets Frauen auf Ideen wie Dates bei Himbeerblättertees. Sag, wie sieht es aus? Und auch wenn's dir reicht, ich kann immer auch, ja, nein, doch vielleicht. Da lass ich mir was einfallen für die freie Zeit. Es könnte ja was passieren und ich wär nicht bereit. Ich kann da nicht, denn weiß noch nicht mal ob, könnte auch nicht, wenn und müsste erst noch. Es könnte ja was Spannendes passieren, dass ich dafür bereit sein will, wollen andere nicht kapieren. Ich find's doof, als wer genau wissen muss. Ich rede und rede, doch mit Glauben ist Schluss. Nichts mit letzter Nacht und nichts mit kennst du Jetlags. Nichts mit meiner Ex und nichts mit Tricks von Jackass. Und wenn mir gar nichts mehr hilft, als klein beizugeben, bleibt man nass im Ärmel, das eingestehen. Muss alleine gehen, wegen schlechtem Gewissen. Ohne Wehen, ohne Stress und Versprechen und Pflichten. Oh. Schluss mit Hoppla, Hopp, nichts mit Komma, Herr, ne, ey, guck mal, ob, vergiss das bitte sehr, lass mich in Frieden, ich brauch Zeit, falls was passiert, ich bin bereit. Und so lang treib ich's bunt mit deshalb wegen, weil immer gibt's einen Grund, der Style, es könnte ja was Spannendes passieren.